Die Weiber am Thesmophorenfest, vierte Szene. Der Chor, Menesilochos am Pranger, der Skythe, später Euripides. Skythe kommt mit dem an den Schandpfahl gebundenen Menesilochos zurück. So, all du ich jetzt aus an frisken Luft, Menesilochos. Trabant, ich bitt dich, Skythe. Hast mir nix zu bitt, Menesilochos. Mach doch den Nagel los, Skythe. Sein gleich gemackt, Menesilochos. O weh, du schlägst ihn tiefer noch hinein, Skythe. Noch tiefer wollen du, Menesilochos. Au, au, au, au, dass dich der Schinder, Skythe. Schweig, du alten Lump, ich muss ein Teppichol vor Schildwack stehn. Geht und kommt später mit einem Teppich, auf den er sich legt, Menesilochos. Was Saubres dank ich dem Euripides. Euripides erscheint im Hintergrund. Ha, Retter Zeus, noch hab ich Hoffnung, schau, er lässt mich nicht im Stich, dort schlüpft er vor als Perseus, ja, er gibt mir Zeichen, werden soll ich Andromeda, die Fesseln wären schon da, ich seh's, er kommt, um mich zu retten, gewiss, sonst käm er nicht dahergeflogen, singt. Liebe Jungfrauen, lieb und hold, wie entkomm ich, ach, wie mag, auf den Skythen deutend, täuschen ich den Skythen. Hörst du, dich ruf ich in der Felsengrotte, o winke Gewährung, und lass zu meinem Weib mich kommen. Der Skythe schüttelt. Grausamer, der in Bande schlug mich ärmsten aller Sterblichen, mit Müh dem runzlichten alten Weib entkommen, komm ich doch jetzt um, als Wächter steht der Skythe nun da, ich armer, verloren, verlassen, gehängt, der Rabenfutter, ihr seht, zum Spielen nicht im Kreis gleich junger Mädchen steh ich hier mit geflochtenem Körbchen. Ach, eingeflochten bin ich selbst in festen Banden, zum Fraß bestimmt Glauketas, dem seht ihr, drum nicht mit Hochzeitliedern, mit Kakerklaggesängen, begrüßt mich, Frauen, die Trauriges erduldete. O, ich armes, armes Kind und von Verwandten gar niedriges Lied, Männer beschimpfendes, ob in höllischem Schmerz ich auch wehklagte. Ei, ei, ei, ei, ei, er hat mich zuerst so geschoren, mich gesteckt in das Safranröckchen, mich hierher geschickt in den Tempel, mitten unter die Weiber, o meines Schicksals unerbitterlicher Dämon, o ich zum Jammer geborner, wer wird hier nicht mein Missgeschick, mein herbes Schaun, das allen offen liegt, das doch ein flammender Blitz aus dem Äther den Barbaren zu Boden schlüge. Nimmer ja mag die unsterbliche Leuchte anzuschaun mich erfreuen, den Gehängten. Gurgel abschneidende, rasende Schmerzen mich schnell zu den Toten spedierend. Euripides hinter der Szene. Heil dir, o Jungfrau, doch dein Vater Kepheus, der dich hier ausgesetzt, er sei verflucht, Menesilochos. Wer bist du, den mein Leid zum Mitleid rührt? Euripides. Echo des Nachhalls helle Kuckucksstimme, die voriges Jahr auch hier am selben Ort mithalf im Wettkampf dem Euripides. Doch höre, Kind, nun tu, was ich dir sage, und heul erbärmlich. Menesilochos, und du heulst danach? Euripides, das überlass nur mir, fang an zu klagen. Menesilochos, o heilige Nacht, wie lange schon lenkst du die Rosse hin an des heiligen Äthers Höhn, auf gestirnter Bahn durch den heiligen Hain des Olympos. Euripides, als Echo des Olympos. Menesilochos, warum fiel doch vor allen so herbeslos der Andromeda zu? Euripides, der Andromeda zu. Menesilochos, o ich arme der Tod. Euripides, o ich arme der Tod. Menesilochos, du tötest mich, Alte, mit deinem Geschwätz. Euripides, mit deinem Geschwätz. Menesilochos, ja, gekommen bei Zeus, nur bist du hieher mir zur Pein. Euripides, mir zur Pein. Menesilochos, Monodien, lass jetzo mich singen und schweig, hör auf. Euripides, hör auf. Menesilochos, zum Schinder mit dir. Euripides, zum Schinder mit dir. Menesilochos, verflucht. Euripides, verflucht. Menesilochos, Larifari. Euripides, Larifari. Menesilochos, krieg die Kränk. Euripides, krieg die Kränk. Menesilochos, krepier. Euripides, krepier. Desküte, warum du da schwatz? Euripides, warum du da schwatz? Desküte, ich ruf die Prytan. Euripides, ich ruf die Prytan. Desküte, was Henkers? Euripides, was Henkers? Desküte, wo der Stimm komm her? Euripides, wo der Stimm komm her? Desküte, du da schwatz? Euripides, du da schwatz? Desküte, mit der Peitsche drohend, wacht, du Krieg! Euripides, wacht, du Krieg! Desküte, du, zu nah mich ab! Euripides, du, zu nah mich ab! Menesilochos, nein, ich nicht, ein Weib in der Nähe da ruft! Euripides, in der Nähe da ruft! Desküte, wo sein er, die Mensch, du mir laufen davon, wo laufen du hin? Euripides, wo laufen du hin? Desküte, du Schlägnock bekomm. Euripides, du Schlägnock bekomm. Desküte, und du Muxer nock gar? Euripides, und du Muxer nock gar? Desküte, du packen die Mensch. Euripides, du packen die Mensch. Desküte, wacht, Echse, verteufelter Raffel. Euripides erscheint auf der Flugmaschine als Perseus. Ha, welch Barbarenland erreicht ich, Götter, auf raschen Sohlen? denn des Äthers Mitte durchschneid ich schwebend auf beschwingten Füßen, Perseus nach Argos steuernd, der das Haupt der Gorgo trägt. Der Skythe: Was, tragen von die Gorgos den Schreiber seinen Kopf, du Sarg? Euripides: Das Haupt der Gorgo, sag ich. Der Skythe: Gorgos sagen ich auch. Euripides: Was seh ich, welche Klipp und wie ein Schiff gebunden dran, ein göttergleiches Weib? Menesilochos: O fremder Mann, erbarm dich meines Jammers, entfessle mich. Der Skythe: Du, Nick, soll schwatzen da, muß sterben, du Kanall, und Doc, Nock, schwatz? Euripides: O Jungfrau, so da hängen dich zu sehn. Der Skythe: Nix, Jungfrau da, sie sein ein alte Spitzbub, ein Galgestrick. Euripides: Du bist nicht klug, o Skythe, sie ist Andromeda, des Kepheus Tochter. Der Skythe: Da, gucken auf sein Schwanz, ist gar nick kleiner. Euripides: Lass mich der Jungfrau Hand berühren, Skythe, sei gut. Sieh an, gar manche Krankheit plagt die Menschen, zu der Jungfrau hat mir Liebe das Herz berückt. Der Skythe: Ich gönnen dick das Liebschaft, sie kann den Aslock umkehr, du dann zwick, ich haben nix dawider, mag dein Sack. Euripides: Gestatte mir, sie loszubinden, Skythe, aufs Braut und Ehbett mich mit ihr zu lagern. Der Skythe: Potz, sein so itzig auf die alte Kerl, das Brett durch Bohr und Mackens ihm von innen. Euripides: Nein, lass die Bande mich. Der Skythe: Du, sehn die Knoten? Euripides: Ich löse sie. Der Skythe: Dann werden ich dir Kopf abschneid mit diese Sabelmesser da. Euripides: Für sich. Was tu ich doch, wie kirr ich ihn mit Worten? Doch das Barbarenherz ist unzugänglich. Dummköpfen etwas sinnreich Neues geben, ist rein verlorne Mühe. Wohl andere Mittel sind hier am Ort, um Sturm auf ihn zu laufen. Ab. Der Skythe: Der Fuchskerl, wollen gar zum Aff mich alten? Menesilochos, dem Euripides nachrufend: Perseus, Perseus, verlässt du so mich arme? Der Skythe: Du wollen smecken da die Knoten, Hem? Chor: Pallas, der Chöre Beschützerin, nahe dich unsern Gesängen hold, keusche jungfräuliche Göttin, hohe Beherrscherin, einzige, glanzumleuchtete, unserer Stadt, schlüsselbewahrende Göttin, erschein, o du von edlem Tyrannenhaß erfüllte, komm, es ruft dich das Volk der Frauen, komm und bring uns den lieblichen, festlust atmenden Frieden. Naht euch freundlich und mild, ihr zwo Göttinnen, eurem geweihten Hain, wo den Männern verboten, die Orgien, die Heilgen zu schaun, wo bei Fackellicht ein ambrosisches Schaun ihr uns gönnet. Kommt, erscheinet, wir flehn euch an, Thesmophoren, ehrwürdige, Wenn ihr uns jemals Gehör geschenkt, schwebt zu uns nieder, wir bitten euch, kommet, o kommet, erhört uns.